Der höchste Augenblick dieser männlichen und kriegerischen Einweihung vollzieht sich in der Gleichzeitigkeit, wenn der innere Prozess, die Veränderung auf magische Weise mit dem äußeren Wunder übereinstimmt, wenn sich die beiden Welten, der Eingang, der Zugang zur hohlen Erde, zur Oase im Eis, zur Zufluchtsstätte des Führers, zum Paradies von Hyperborea, zum Selbst befindet, zusammen mit Siegfrieds Tarnkappe, mit der Wissenschaft der Levitation, der Vimanas, die kreisförmig sind, und des Astralkörpers, der ägyptische Sahu, der Wiederauferstehungskörper von Osiris, der auch rund wurde wie ein Stern, wie ein Planet, wie Venus, o Jehue, wie ein Hua Yuhuen, der Selknam-Zauberer, die Jon. Gewiss, hier unten ist alles archetypisch, nur dass die Menschen dies nicht voll wahrnehmen, von der Tatsache her, dass es sowas wie einen erlaubten, weiten Spielraum für das Menschliche, allzu Menschliche gibt, das als wichtigste in den modernen Zeiten gilt und darum als die humanistischere genannt wird. Seit der Zeit der Illuminaten achtet der Mensch nicht mehr auf die ewige Wiederkehr des Archetypus, auf sein zyklisches Gesetz, auf sein Symbol, das alles durchdringt und das Dasein desjenigen religiös macht, der bewusst danach lebt. Für die Altvorderen waren alltägliche Ereignisse wie Eheschließung nichts anderes als die Wiederholung auf Erden von jenen, die sich zuerst in irgendeinem anderen Kosmos ereignet hatten, denn auch die hyperboreischen Götter vermählten sich. Der Mensch wiederholte das Ereignis und heiligte es. Die physische Vereinigung des Paares Hierogamie, die Vereinigung des Himmels und der Erde in diesem Universum, das Jahr und das Licht des Jahres erneuernd, ihm Fruchtbarkeit und Glück verleihend. Die menschliche Liebe hat also die Möglichkeit, auf das ganze Universum einzuwirken, weil, wie Jung sagte, der Archetypus einer und unteilbar ist, und wenn er sich hier konstelliert, erreicht er es auch dort. Es ist nur erforderlich, dass der Mensch sich dessen bewusst ist, das Ritual feierlich begeht und aus seinen Handlungen im Leben einen Kult, aus der Bindung mit seiner Frau eine wiederholbare rituelle Handlung macht, ein Symbol nachahmend, das sich einst in Hyperborea erfüllte. Auf diese Weise an der Unsterblichkeit teilhabend. Das heißt, die Hierogamie, das Mysterium Conjunctionis, das Vereinigungsmysterium, das Maituna, der magische Coitus, der deutsche Ausdruck Hochzeit kommt von Hogezid, Fest des Jahres, des neuen Jahres. Es wird in der magischen Verbindung begangen mit dem tantrischen Maituma, mit dem verzückten Orgasmus, und das Jahr wird fruchtbar und glücklich werden. Die Schöpfung wurde zwischen Yang und Yin polarisiert sein, nach dem chinesischen taoistischen Ausspruch in positiv und negativ, Mann und Frau, Nachahmung, Plagiat, Fälschung eines Ereignisses durch den Demiurg, die vor unermesslichen Zeiten stattfand, in welchem das positive männliche Prinzip sich unbeweglich verhielt. Es ist Parama Shiva, diejenige, die sich bewegt, die Aktive, welche tanzt und den Anfang zur Schöpfung der Welt macht. Es ist Skakti, die Frau, das weibliche Prinzip. In der archetypischen tantrischen Liebe wiederholt sich dies, indem die Frau die Aktive und der Mann der Passive ist. Es ist Maituna oder magischer Coitus, bei dem die eingeweihte Frau, die Yogini, sich bewegt und erregt. Der eingeweihte Mann, der Sataka, der Held, verbleibt unbeweglich, fern, verzückt, ohne den Samen nach außen zu ergießen, Bundi, nur nach innen, um sich selbst zu imprägnieren und instinkto schwanger zu werden, mit dem Sohn des Todes, des Sohnes der Ewigkeit, des Sohnes des Menschen, des Astralkörpers, wie es gesagt worden ist. Dies ist auch der Amor, der germanische Minnesänger und der eingeweihten Troubadour. Amor bedeutet ohne Tod, denn es setzt sich zusammen aus A, ohne, und Mor, Tod. Auch Amor, Liebe, wird verkehrt geschrieben wie Koma, um eine geheime Einweihung in Opposition zur römisch-katholischen Lehre anzudeuten. Wir kommen auf dieses Thema im vierten Teil dieses Buches zurück und werden diese Auffassungen wiederholen. Es möge genügen, hier zu sagen, dass bis zur Zeit des Christentums die Götter des Altertums vermählt waren. Alle besaßen sie eine göttliche Gemahlin, mit der sie in immerwährender Freude im Zustand des Orgasmus lebten. Shivas Gemahlin, die mit ihm auf dem Gipfel des Berges Kailas oder Keru weilt, ist Uma. Die Gemahlin von Ruda, Shiva, ist Runa, der Gottgöttin Runa. Die Gemahlin Vishnus ist Lakshmi, die Wotans Frigga, die Friesin von Erkila, und Berchta, die Strahlende. Die Gemahlin Baldurs ist Iduna und so fort. Der Ursprung wird sich in Hyperborea befinden, in jener verschwundenen Welt, denn dort waren diese Götter die Bewohner, waren sie die Könige. Wir sagten es bereits, Hyperborea ist der Name, den die Griechen jener Region im hohen Norden gegeben hatten, wohin Apollo im Abstand einiger Jahre immer wieder hinreiste, um verjüngt zurückzukehren. Hyperborea bedeutet jenseits des Gottes Boreas, der Kälte und des Sturmes. Es weist uns darauf hin, dass schon zu Zeiten der ersten Griechen sich jene Welt jenseits des Eises befand, umgeben wie von einem durchsichtigen Glas, vielleicht jenseits der materiellen Verdichtung der Energie. Doch der Name, den die Veden Indiens und Persiens ihr gegeben hatten, lautete Aryanabayi, der Ort der Bruderschaft der Arya. Dies ist wichtig, weil es uns darauf aufmerksam macht, dass Hyperborea kein Land im historischen Sinn des Ausdruckes ist, sondern eine Einweihungsgemeinschaft, eine Bruderschaft der Götter oder Halbgötter, der Arya, der zweimal Geborenen, in dem die Helden, die halbgöttlichen Viras aller anderen verschwundenen Welten, Atlantis, Mir, Gondwana, eingeweiht wurden, um wiedergeboren zu werden und das Gesetz zu bestätigen, das Apollo, Apollo, ohne Pol, genau befolgte. Poseidon und Atlas, von diesen Namen wird Atlantis abgeleitet, stützten die Säule, die in den polaren Fixstern eingehend den Himmel trug und über diesen hinausging. Die Säule war in Wirklichkeit Vril, der Blitz, die Macht des Er, die von den Stirnen der hyperboreischen Zauberer geschleudert wurde und somit den Himmel eines anderen Universums, verschieden von dem des Demiurgen, stützen konnte. Thule, das letzte Thule, war die Hauptstadt Hyperboreas. In dieser Stadt befand sich der heilige geheime Raum des Poseidon. Dieser Name ist von dem griechischen Posis abgeleitet, das Vermählen bedeutet. Denn dort, in Hyperborea, in Thule, im Tempel des Poseidon war es, wo die magische Hochzeit zwischen ihm und seiner Gemahlin Klito stattfand. Dorthin gelangten die Helden, die Götter und Halbgötter aller heute verschwundenen Kontinente, um sich zu vermählen. Amor, die magische Hochzeit, wurde von den hyperboreischen Zauberinnen, von den Walküren, von Aloine, Opis und Arge gelehrt. Sie verwirklichten sie mit Avris, der nach Griechenland auf einem Pfeil reitet, der Gott Heros.